kalt. Ich schaue auf den Asphalt. Der Himmel trauert, denn der Regen nimmt keinen Halt. Und schon bald kommt der Augenblick, an dem sich unsere Erde ins Genick kickt. Dein Gesicht ist verfärbt, denn du weinst rote Tränen, die von deinen Augen über deinen Wangen auf den Boden gehen. Ich kann's nicht verstehen und kann's nicht kapieren. Warum versteckst du dich vor jeder Menschenseele hier? Du bist kein hässliches Entlein, denn nur ein hässliches Entlein trägt keine Schönheit. Du kannst dich immer flüchten, irgendwann wirst du dich fürchten und mit dem Gedanken spielen, sich von diesem Dach zu stürzen. Doch es hilft dir nicht, Trauer hat ein großes Gewicht. Mach dich doch nicht so fertig, den einzigen, den du noch hast, bin ich. Und das ändert sich niemals. Ich bleib immer bei dir, ganz egal was mit dir passiert. Du bist keine graue Wolke, du bist keine graue Wolke. Ich bleib immer bei dir, ganz egal was mit dir passiert. Du bist keine graue Wolke, du bist keine graue Wolke. Graue Wolken haben keine Freunde, denn sie fürchten sich. Du bist keine graue Wolke, denn du hast ja mich. Weiß wie eine Schneeflocke, das ist der Glaube, in dir liegt der Frieden. Der weißen Taube, bitte komm mit mir, ich führe dich in meine Welt. In diese Welt verliebst du dich schnell, du gefällst mir, also mach dir keinen Kopf. Hier gibt es keine Vorteile, nein, nein, sowas gibt es nicht. Jeder schaut auf sich und nicht mehr auf dich. Du weißt, dass du bei mir geborgen bist, auch wenn irgendetwas anderes in dir verborgen ist. Denn ich schütze dich, hab keine Angst, keiner wird dich ärgern, weil sie wissen, dass du warst. Doch wann hört es bei dir auf, du musst wissen, dass du diese Minderwertskomplexe nicht mehr brauchst. Ich bleib immer bei dir, ganz egal was mit dir passiert. Du bist keine graue Wolke, du bist keine graue Wolke. Ich bleib immer bei dir, ganz egal was mit dir passiert. Du bist keine graue Wolke, du bist keine graue Wolke. Ich bleib immer bei dir, ganz egal was mit dir passiert. Du bist keine graue Wolke, du bist keine graue Wolke. Ich bleib immer bei dir, ganz egal was mit dir passiert. Du bist keine graue Wolke, du bist keine graue Wolke. Du bist keine graue Wolke, du bist keine graue Wolke. Du bist eine weiße Wolke, aber keine graue Wolke.